Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit Nico und ihren Songs. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Aufgehört zu träumen, werde nicht mehr so viel planen in diesen Tagen. Heutzutage sitze ich auf Ecksteinen und zähle die Zeit. Bitte halte mir nicht meine Fehlschläge vor, ich habe sie schon nicht vergessen. These Days, ein Song von Nicos erstem Soloalbum Chelsea Girl. Komponiert hat das schöne Lied mit den resignierenden Zeilen der damals 18-jährige Jackson Browne. Auch später in ihrer Karriere sang Nico Songs anderer Autoren. Hier sind zwei ganz seltene Coverversionen aufgenommen in New York 1981 und 1979. New York, New York. I want. Nico Anno 1979 live in New York zusammen mit John Cale am E-Piano. A Child's Christmas in Wales heißt der Song, eine Komposition von John Cale, die im Original auf dessen LP Paris 1919 erschienen war. Davor gab es einen Ausschnitt aus einem anderen Konzert in New York. Zu hören war natürlich der Song New York, New York und mitgeschnitten wurde das Ganze bei einem Nico-Konzert 1981. Ihre letzte eigene Platte lag damals 7 Jahre zurück. The End heißt sie, gewidmet war sie Jim Morrison. Musikalisch war diese Platte von 1974 ähnlich kompromisslos wie The Marble Image. John Cale war einer der maßgeblich Beteiligten, ebenso Brian Eno und Phil Manzanera. Das erste Stück der LP heißt It Has Not Taken Long. Danach gibt's gleich den zweiten Song, Secret Side, einmal in einer Solo-Version von Nico und dann mit den Verzierungen von John Cale und Co. Aber zuerst den Opener der LP. Das Stück heißt It Has Not Taken Long. Thank you. There come ships into the land, they'll be awaiting deliverance. They'll be awaiting deliverance at their children's hands. Are you not loyal to your pride? Not the crime against you. Do you not understand. Without a guide, without a hint, virgins in the land, unwed virgins in the land, tied up on the sand. When there come ships into the land, they be not loyal to your pride. Are you not on the secret side? It's not the crime against you. You are not the extension of my eye. I am the extension of your eye. I do not know your eye. It does not see me. It does not see me now. It does not see me past the time between. Thank you. not loyal to your pride? Are you not on the secret side? Is not the time again to you? Do you not understand? Um Nico und ihre Songs geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Songs aus dem Nico-Album The End. Die LP erschien Ende 1974 und war ihr viertes Solo-Album. Los ging's mit It Has Not Taken Long, dann gab's zweimal den gleichen Song, Secret Side, zuerst in einer Solo-Fassung aus dem Jahr 1979 plus Gedicht und danach die Studio-Version mit Begleitung von John Cale und Brian Eno. Nicos Album The End erschien 1974 bei dem britischen Label Island. Kurz nach der Veröffentlichung wurde eine Interviewaussage Nicos bekannt, deren rassistischen Gehalt sie zwar zu leugnen versuchte, der aber nicht zu leugnen war. Ihr Label war besonders wenig erfreut, schließlich vertrat es auch Musiker wie Bob Marley. Nicos erste Platte für das Label war also ihre letzte für Island Records. Die ersten drei Soloplatten waren, nicht überraschend, von drei verschiedenen Labels veröffentlicht worden, was in diesen Fällen aber an mangelnden Verkäufen lag. Nicos nächstes Soloalbum erschien dann erst 1981. Sie arbeitete damals mit dem korsischen Musiker Philipp Kilishini als Produzenten. Drama of Exile hieß die Platte. Sie hatte einige gute Songs zu bieten, wurde aber hauptsächlich durch die aufdringlichen Schlagzeugsounds und die angestrengte New Wave-Klangästhetik ruiniert. Und zuallererst natürlich dadurch, dass die veröffentlichten Bänder sowieso nur als vorläufige Mix- und Arbeitsproben gedacht waren. 1981 hatte Nico allerdings auch einen sehr schönen Song auf einer Single veröffentlicht, Saeta. Die Single-Version ist leider nicht in meiner Sammlung, dafür aber zwei andere Versionen des Songs. Crossing of a line, everything you need is mine. Everything is a big vision. A decision must be signed. A given voice, a given choice, a losing limit center point. A given voice, a given choice, a losing limit center point. I will give them all they need, everything they know and dream, but they must cross the line, the line. A given voice, a given choice, everything you need is mine. A given voice, a given choice, everything you need is mine. Thank you. big vision. A decision must be signed. A given voice, a given choice. Zweimal derselbe Nico-Song. Die erste Version trägt den Titel The Line und erschien posthum 1990 auf der LP Hanging Gardens. Komponiert hat ihn Nico zusammen mit Philipp Chilischini. Die verrauschte Version mit Klavierbegleitung wurde im September 1981 aufgenommen. Ein namenloser Fan hatte eine Radiosendung von John Peel mitgeschnitten. Damals hieß der Song noch Saeta. Veröffentlicht wurde die Version aus der John Peel Show auf einer raren CD von Dream Records in den 90er Jahren. 1985 erschien Nicos sechste und letzte Soloplatte zu Lebzeiten, Camera Obscura, ihr viertes Album, das in Zusammenarbeit mit John Cale entstand. Die Platte war wieder vielfältiger, einige Klangsünden der 80er trüben heute den Genuss der Platte trotzdem. Hier ist einer der wirklich spannenden Songs von dem Camera Obscura Album in einer Live-Version aus Tokio von Mitte der 80er Jahre. Tananori heißt er. Wenn ich träume, wenn ich schreie, wenn ich meine dreckigen Hände sauber wische. Das ist die ganze textliche Botschaft. Es gibt noch lautmalerische Silben und was Tananori bedeutet, habe ich bis heute noch nicht herausfinden können. Das ändert aber nichts an der Wirkung des Songs. Thank you. Instantly the chains are falling with an anchor pulling near. The moments that are rolling in my ear. Into your sitting. Thank you. you go, you will be driven, must be given to the price. With a number counting true, you wear colors that are blue. Das waren zwei Live-Aufnahmen von Nico und ihrer damaligen Band mit Musikern aus Manchester. Die Aufnahmen entstanden Mitte der 80er Jahre. Song Nummer 1 wurde in Tokio aufgenommen und 1987 veröffentlicht. Tananori heißt das Lied. Und danach gab es einen Ausschnitt aus einem Konzert in Rotterdam. One More Chance heißt der Song. Nico wurde als Christa Päffgen am 18. Oktober 1938 in Köln geboren. Sie starb am 18. Juli 1988 in einem Krankenhaus auf Ibiza an einer Gehirnblutung. Mitte der 90er Jahre brachte ein exzellent gemachter Film von Susanne Ofteringer Nico hierzulande wieder in Erinnerung. Er hieß genauso wie die detailreiche Nico-Biografie von Richard Witz, Icon. Und Witz lässt auch in seinem Vorwort erkennen, dass er und Ofteringer zusammengearbeitet haben. Auch vor diesen beiden Veröffentlichungen war klar gewesen, dass Nico es mit inneren und äußeren Dämonen zu tun hatte. Ihre Heroinsucht seit Beginn der 70er Jahre war kein Geheimnis. Viele Geschehnisse in Nicos Leben können nur mit dem Wort tragisch beschrieben werden. Nico war dabei beileibe nicht nur Opfer, sondern auch Täterin. Berichten möchte ich an dieser Stelle davon nicht. Wer einen Blick in den Abgrund werfen möchte, kann das in den Büchern von Richard Witz und James Young tun. Zumindest Richard Witz schafft es aber auch, bei allen biografischen Details der Musik und Ausdruckskraft Nicos den gebührenden Respekt zu verschaffen. Er selber ist klassisch ausgebildeter Musiker mit Interessen auch jenseits der sogenannten E-Musik. Einer der musikalischen Triumphe Nicos und ihrer Kollegen ist sicherlich diese Adaption von The End aus dem Jahr 1974. This is the end, beautiful. edge of town. Ride the king's highway, babe. Weird scenes inside the gold mine. The highway west. Ride the snake. Ride the snake. Killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went to the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother. And then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son. Kill you. Mother, I want to. Nico und John Cale und vermutlich auch noch Brian Eno und Phil Manzanera zelebrierten gerade The End von den Doors. Damit geht auch diese Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk so langsam wieder zu Ende. Heute Nacht ging es um Nico und ihre Songs. Bis zu Nachrichten um 3 Uhr noch das Schlussstück von Nicos Album The Marble Index, aufgenommen im September 1968, Evening of Light. Mitternachtwinde kommen am Ende der Zeit an. Eine wahre Geschichte möchte mein eigen sein. Die Geschichte erzählt eine wahre Lüge. Mandolinen klingen zu dem Gesang seiner Bratsche. Kinder hüpfen im Abendlicht. 1000 Sünden sind schwer im Abendlicht. Mitternachtwinde kommen am Ende der Zeit an. Midnight winds are landing at the end of time. Midnight winds are landing at the end of time. A true story wants to be mine. A true story wants to be mine. The story is telling a true lie. The story is telling a true lie. Mandolins are ringing, tuneless violins singing. Mandolins are ringing. Midnight winds are landing at the end of time. Midnight winds